Das war der RSH-Report mit Cornelia Lillelund. Das Neueste aus aller Welt hören Sie bei RSH immer 5 vor. In wenigen Sekunden ist es 23 Uhr und hier sind die Temperaturen. List 14 Grad, Schleswig 18 Grad, Neumünster 18 Grad, Lübeck 20 Grad und Hamburg 23 Grad. RSH, RSH, RSH Endspurt. Radio Schleswig-Holstein. Mit Jörg Wilhelmi. The minute you walked in the joint. Big yellow sun looking down on a wonderful scene. Heaven is found right here on the earth. It surrounds us in the wonderful things all around. In this wonderful, wonderful, wonderful, wonderful world. Wonderful world. Ich sag's ja, man soll den Abend nicht vor dem Abendprogramm loben. RSH Endspurt, das ist Schmusi-Musik für Sie zum Ausklang des Tages. Ja, wir haben wieder einen Anruf bekommen und ich grüße ganz besonders herzlich den RSH-Fanclub auf der Insel Sylt. Sind Sie heute Nacht noch allein, ja, bei dieser wunderschönen Nacht? Wie sagte der junge Mann vor der Haustür seiner Angebeteten? Darf ich noch auf eine Ohrfeige mit hinaufkommen? Aber ja. Ja, Chef. How's that, Juliane Werning? Für Sie, da bin ich sogar unter die Dichter gegangen heute. Mein erstes Werk, das widme ich allen Hörern von Radio Schleswig-Holstein. Und das heißt, oft hängt bei einem forschen Mädchen die Tugend nur an einem morschen Fädchen. Schade, never as good as the first time. Nichts ist so gut wie beim ersten Mal. Wie gut, dass es noch erfrischende Programme gibt, ne? Erfrischende Programme wie RSH Endspurt, ne? Man fühlt sich so richtig erfrischt, wenn man wieder aufwacht. Übrigens, falls Sie heute früh ins Bett gegangen sind, es wird bald Zeit, nach Hause zu gehen. Wenn Sie heute Abend noch einen Wunsch frei haben, was würden Sie wählen? Sex oder Zelte? Der Winter ist zu Ende. Hey Lisa, Lisa ist da. Ja, 23.30 Uhr war das ganz genau jetzt bei Radio Schleswig-Holstein. Verkehrsmeldungen liegen uns keine vor, dafür habe ich einen Wetterbericht für Sie. Nachts liegen die Werte zwischen 11 und 15 Grad. Morgen früh wird es wieder sonnig, warm und trocken mit Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. An der Westküste gibt es zuerst noch etwas Nebel, aber im Laufe des Vormittags wird es zunehmend sonniger. Radio Schleswig-Holstein, Endspurt. Wenn Sie jetzt vielleicht noch im Bett liegen, dann habe ich noch eine kleine Quizfrage für Sie. Zu gewinnen gibt es natürlich nichts, aber wissen Sie, wann das Jodeln erfunden wurde? Das war so um 1895, als ein Schweizer Briefträger mit dem Fahrrad barfuß von einer Alm heruntersauste und mit dem großen Zeh in die Speichen kam. Aber ja. Ja, Chef. Johnny is a joker. He's a bird, a very funny joker. He's a bird, but when he jokes, he's a bird. Sie sind immer eingeschaltet bei Radio Schleswig-Holstein, Endspurt. Wir machen alles. Verwitweter Hofbesitzer wünscht Wiederheirat, am liebsten Frau mit Traktor. Zuschriften bitte mit Bild vom Traktor. Übrigens, mein Chef ist gar nicht so. Wir nennen ihn den Che Guevara mit der Harfe. Merci, merci. So schön. Übrigens, wenn Sie uns schreiben wollen, Radio Schleswig-Holstein, Funkhaus Wittland, 23 Kiel 1. Wir freuen uns über alle Hörerpost. Vielleicht liegt es an der mitternächtlichen Stunde, die sich nun langsam nähert. Ich werde poetisch und ich habe mal wieder einen kleinen Zweizeiler für Sie. Was halten Sie denn davon? Früher wurden die Mädchen rot, wenn sie verlegen waren. Heute werden sie verlegen, wenn sie rot werden. So, das war's von mir. Ich verabschiede mich jetzt. Vielleicht darf ich am nächsten Dienstag mal wieder reinschauen, wenn es wieder heißt RSH Endspurt. Das war Ihr Jörg. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Tag. Tschüss. Der RSH Report mit Uli Harras. Rissige Jumbos. Die US-Luftfahrtbehörde empfiehlt allen amerikanischen Fluggesellschaften eine Sonderuntersuchung des Großraumflugzeuges Boeing 747. Bei einigen Jumbos wurden Risse im Bug entdeckt. Der Jumbo gilt trotzdem als eines der sichersten Flugzeuge. Papst Johannes Paul II. Ist in Kolumbien eingetroffen. Während des siebentägigen nächsten Jahr. Das war der RSH-Report mit Uli Harras. Das Neueste auf RSH hören Sie immer um 5 vor.